1. SIE Raisten durch Amphipolis und Apollonia unter Reichten Schleslich Thessalonike, wo sich ein Jüdisch Synagoge befand. 2. Seine Gewohnheit folgend, such to Paul ist die Synagoge auf und diskutierten drei aufeinander folgenden Sabbaten mit den Anwesenden über die Heiligen Schriften. 3. Er erlauteten bewies ihnen, dass der Christus lei den und von den Toten auferstehen must, wo bei er betonte, dass dieser Jesus, den er wirken diet, der Versprechen meshes sei. Fort keinig von ihnen ließen sich übersügen und schlossen sich Paulus und Silasen, ebenso wie ein gross Anzahl Gottesfürchtiger Griechen und viel ein flussreich Frauen. 5. Aus Eifersuch versammelten jedoch einige Juden bosartig Männer vom Marktplatz, zettelten einen Aufruhr und versetzten die gesamte Stadt in Unruhe. 6. Daseie Paulus und Silas nicht finden konnten, schleppten Sie Jason und einige andere Brüder vor die Stadt Toberhaupter und beschuldigten Sie, die ganz Welt in Aufruhr zu versetzen. 7. Sie behaupteten, Jason habe dies Männer aufgenommen, obwohl Sie algegen die Verordnungen des Kaisers handelten, indem Sie einen anderen König namens Jesus proklamierten. 8. Durch dies Anschuldigungen beunruhigten Sie sowohl die Volksmensch als auch die Verantwortlichen der Stadtverwaltung erheblich. 9. Erst nachdem Jason und die anderen ein Kurschen Hinterlegt hatten, wurden Sie von den Behörden wieder auf freien Fass gesetzt. 10. Noch in derselben Nacht schickten die Brüder Paulus und Silas nach Beroa, wo Sie nach ihrer Ankunft die örtliche Synagoge aufsuchten. 11. Die Menschen dort waren affiner als in Thessalonik, Sie nahmen die Botschaft bereitwillig auf und praften taglich in der Schrift, ob die Aussagen zu treffen. 12. Infolgedessen kamen viel von ihnen zum Glauben, darunter auch zahlreich angesehen griechisch Frauen und Männer. 13. Als jedoch die Juden aus Thessalonik erfuhren, dass Paulus das Werk Gottes auch in Beroa wirken diet, kamen Sie dorthin, die Mensch aufzuhetzen. 14. Daraufhin schickten die Brüder Paulus umgehenden die Kust, waren Silas und Timotheus vorist in Beroa zurück blieben. 15. Die Begleiter brachten Paulus bis nach Athen und kehrten dann mit der Anweisung zurück, dass Silas und Timotheus im so schnell wie möglich folgen sollten. 16. Waren Paulus in Athen auf Sie wartet, worf innerlich tief bewegt, die er feststellen must, dass die Stadt volle Gottesbilder war. 17. A 30 Dieschalb Gespräch in der Synagoge mit den Juden und den Gottesfürchtigen soe taglich auf dem Marktplatz mit den Menschen, die dort antraf. 18. Auch einige epikurische und stoische Philosophen ließen sich auf Diskussionen mit im Ein, wo bei manche in als Schwarzer bezeichneten, waren ander in für einen bekannte fremde Gottheiten hielten. 19. Sie nahmen in Schleslich mit zum Areopagen beten in. Dies new lair, die erverbreitet, genor zu erlauten. 20. Sie erklarten, dass er ihnen seltsame dinge zu gehobringe und Sie dieschalb gern erfahren werden, was dies Aussagen eigentlich zu bedeuten hatten. 21. Die Athener und die dort lebenden Fremden verbrachten namlich ihr gesamte Phrasit am liebsten damit, über die neuesten philosophischen Ideen zu diskutieren. 22. Paulus trat daraufhin in die Mitte des Areopags und bemerkt, dass die Männer von Athen in jeder Hinsicht sehr religiös zu sein schienen. 23. Berichtet, dass beim Umhergehen einen Alter mit der Inschrift von einem unbekannten Gott gefunden habe, und wirken diet ihnen nun genau diesen Gott, den Sie bisher unwissen wereten. 24. Erklärt, dass der Gott, der die Welt und als darin erschaffen hat, als Herr über Himmel und Erde nicht in Tempeln wohnt, die von Menschenhand erbor werden. 25. Auch laster sich nicht von Menschen bedienen, als aboet was benotigen word, die er selbst ist, der allen das Leben, den atem und als notwendig schenkt. 26. Aus einem einzigen Menschen hatteral Volke hervorgehen lassen, damit Sie die ganze der bewohnen, wo bei ihr die Zeiten und die. Grenzen ihrer Lebensraum festlegte. 27. Dies Gescherin der Absicht, dass die Menschen Gottsuchen und in VL Lake sogar Tasen finden konnten, obwohl er keinem von uns wirklich fern ist. 28. Denn in im Leben, Weben und Sind were, why es auch einige ihrer eigenen Dikte ausgedruckt haben, in dem Sie sagten, dass wir von seiner Art sind. 29, die were also von Gottsart sind, sollten wir nicht nehmen, das das gottliche Wesen Gold, Silber oder Stein gleicht, die durch menschliche Kunstfertigkeit geformt werden. 30, Gott hat zwar über die Seiten der Unwissenheit hinweggesehen, doch nun forderte Menschen an allen Orten zur Umkehr auf. 31, hat nämlich einen Tag festgesetzt, und die Welt durch einen von ihm bestimmten Mann in Gerechtigkeit richten wird, was er durch dessen Auferweckung von den Toten bestätigt hat. 32, als sie von der Auferstehung der Toten horten, spotteten einig, warend ander sagten, sie wollten in zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal darüber horen. 33, so verlies Paulus die Versammlungen jing seiner wedge. 34. Einige Männer jedoch schlossen sich immer und nahmen den Globenen, darunter Dionysius, ein Mitglied des Areopags, ein Frau namens Damoris und weitere Personen.